yeah. Once again, baby, yeah. Also spit ich die, scheiße pick ich die. Beats, Freaks labern Scheiße, also fick ich sie. Das ist alles meins, meine Entscheidung, keine Verkleidung. Meine Rhymes sind ein offenes Buch, lebe in der Buch, mach Move. Du redest drüber, ich tu's, das ist der Unterschied zwischen dir und mir, zwischen ich und du. Ich tu alles, was ich will und alles, was ich mag. Mein Keyboard und zwei Boxen ist alles, was ich hab. Nein, ich bin kein fucking Star, doch mit genug Geld für Promotion kann jeder Vollidiot Gold holen. Ist, was ich sag, und Gold holen ist, was ich mag. Und dafür brauch ich Geld, doch das krieg ich dann erst, wenn ich Gold geholt hab. What the fuck? Und ich sag, ich geh meinen eigenen Weg. Scheißegal, was die anderen erzählen. Es geht day and day, day and night, night and noon, day and noon. Ich spit lines, pay mein dues. Diesen Beat umgibt dein goldener Schein und mein A Cappella passt vollkommen rein. Ich mein, ich spit lines sein Luxus, scheiß auf Bus. Ich brauch Ferrari, was muss, das muss. Muss oder mag, was ich sag, das gilt. Jeder Tag eine Chance, dein Glas zu füllen. Und ich kipp's auf Wax, wo die löst die Problems nicht. Ich spit Raps und ihr lest im Booklet mit, klebt an meinen Lips. Yeah, man, this is Krieg. Ich versorg ganz Malajerba mit meinen Beats. Dice-T und Köln, Walid und Susch. Kane the Man pusht mein Shit mit seinen Hooks. Alles wie es sein muss, es ist Großstadt, Hochhaus, Dorfshit. Ich geb mein Frust drauf wie Kubrick. So sieht's aus und so hört sich Rap an. Def 10, Jubei Junior, Seth Funk, der Shit.